später. Gut nach Hause. Pass schön auf euch auf und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Mit dem nächsten Song hat die schönste Reise mit euch zusammen begonnen. Lasst uns jetzt singen und schreien, so laut wir können. Jetzt für euch, für uns, nah uns kommt! Ich war anders als die anderen, passte nicht in deren Welt. Den Traum mal was zu wagen, war das, was mir gefällt. Jetzt müsst ihr mir helfen, okay? Ihr habt immer gesagt, ihr habt immer gesagt, ihr habt immer gesagt, kommt jetzt, ihr werdet schon sehen. Ist mir eine Liebe, das Chaos war für Friends. Es war nicht immer einfach, das haben wir gleich gecheckt. Ihr habt immer gesagt, ihr habt immer gesagt, am Ende bleiben nur Scherben. Ihr habt immer gesagt, dass unser Plan nicht funktioniert. Wenn ihr kommt, ihr werdet schon sehen. Na, ist mir egal, was die anderen über uns sagen. Lauter, na, scheißegal, werd ich für immer in mein Herz tragen. Denn das ist unser Leben. Werd ich für immer lieben, auch nach jedem Streit. Na, oh, egal, na, oh. Wofür hat man ein Herz, wenn man nicht drauf hört? Dass wir nicht perfekt sind, hat uns nie gestört. Wofür hat man ein Herz, wenn man nicht drauf hört? Na,